Treib mein Herz nicht zum Bankrott. Lila, Lieselot, deiner Stimme Zauberklang macht dich liebenskrank. Seit ich dich im Arm gehabt, weiß ich, du bist sehr begabt. Und wir singen spät und früh nur die Melodie. Lieselot, du bist mein Fall, denn ich sing wie eine Nachtigall. Ich sing mich in dein Herz hinein. Lass mich dein Begleiter sein. Lieselot, du bist mein Fall. Wo ich hinkomm, ruft was überall. Ja, da kommt sie, unser Augenstern, und das hör ich so gern. Ich sing die schönsten Lieder von Liebeslust und Schmerz. Dann singst du immer wieder zurück an mein verliebtes Herz. Ach, Lieselot, du bist mein Fall. Denn ich sing wie eine Nachtigall. Mit dir nur möchte ich glücklich sein. Liebling, sage nicht nein. Steh ich nachts auf deinem Flur, sing ich nur in Dur. Küss ich dich dann, liebestoll, sing ich nur in Moll. Bin ich ganz in deiner Nähe, sing ich schnell das hohe C. Liebling, in der Theorie heißt das Harmonie. Ach, Lieselot, du bist mein Fall. Denn ich sing wie eine Nachtigall. Ich sing mich in dein Herz hinein. Lass mich dein Begleiter sein. Lieselot, du bist mein Fall. Wo ich hinkomm, ruft man überall. Ja, da kommt sie, unser Augenstern, und das hör ich so gern. Ich sing die schönsten Lieder von Liebeslust und Schmerz. Dann singst du immer wieder zurück an mein verliebtes Herz. Ach, Lieselot, du bist mein Fall. Denn ich sing wie eine Nachtigall. Mit dir nur möchte ich glücklich sein. Liebling, sage nicht nein. Dann singst du immer wieder zurück an mein verliebtes Herz. Ach, Lieselot, du bist mein Fall. Ich sing wie eine Nachtigall. Mit dir nur möchte ich glücklich sein. Liebling, sage nicht nein.